Wohin ich geh, in Freuden oder Schmerzen, führen alle Wege zu deinem Herzen. Du bist der Traum, den ich am liebsten träume, und blühen im Frühling die Kirschenbäume. Dann schick dein Herz zu mir für einen Augenblick, du kleine Frau, das wär mein größtes Glück.